Good morning. Guten Morgen. So we've talked about this incredible unity. Wir haben also über diese herrliche Einheit gesprochen. Joined in heart, passion and love. Vereint in Herz, Leidenschaft und Liebe. But look what he says now. Doch schau, was er nun sagt. Walk together with one harmonious purpose. Lauf zusammen mit einer einmütigen Zielsetzung. So if we walk together in one purpose, we also walk together in harmony. Wenn wir mit einem Ziel zusammen laufen, dann leben wir auch in Harmonie. Ah, Reinhard, you see? Ah, Reinhard, siehst du? So there's again one purpose. We have to do what one person tells us to do. Es gibt wieder ein Ziel. Wir müssen also tun, was eine Person uns sagt. No. Nein. The purpose is always to fulfill what God has for us. Ziel ist immer das zu erfüllen, was Gott für uns hat. Because Jesus is the head of the body. Denn Jesus ist das Haupt des Leibes. So we're never fulfilling the purpose of a human person, but we're also fulfilling the purpose of God. Wir erfüllen also niemals die Ziele von Menschen, sondern Gottes Absichten. And the purpose of God is never a selfish thing. Und Gottes Bestimmung ist niemals selbstsüchtig. It always goes back to bring glory to Him. Sie dient immer dazu, ihm Ehre zu bringen. So if I do whatever I do to bring glory to him, wenn ich alles mache, um ihm Ehre zu bringen, if I do whatever I do with the greater picture in mind, the kingdom of God, wenn ich alles in Anbetracht des größeren Bildes tue, nämlich des Königreichs Gottes, and if I make sure I fulfill what God has put me on earth for, und wenn mein Ziel ist, alles zu erfüllen, wofür Gott mich auf die Erde gestellt hat, we can walk together because it's never about us, it's always about Jesus and his kingdom. Dann können wir miteinander laufen, denn es geht niemals um uns, sondern um Jesus und sein Reich. And I like how Paul expresses, and you will fill my heart with unbounded joy. Ich mag Paulus Ausdrucksweise. Und ihr werdet mein Herz mit unbegrenzter Freude erfüllen. You see, Paul carried such an incredible burden in his heart to see the church fulfill its purpose. Paulus trug solch eine enorme Last in seinem Herzen, zu sehen, dass die Gemeinde ihre Bestimmung erfüllt. If you study the life of the Apostle Paul, you will find out very quickly. Wenn du das Leben des Apostel Paulus studierst, findest du schnell heraus, that he didn't do anything from selfish motivation. Dass er nichts aus egoistischen Beweggründen heraustat. Everything he did, he wanted to please the Lord. Mit allem, was er tat, wollte er den Herrn erfreuen. And he knew that this would please the Lord if the church would walk selflessly in true unity. Und er wusste, dass es den Herrn freut, wenn die Gemeinde selbstlos in wahrer Einheit lebt. This is why it also pleased his heart. Deshalb hat es auch sein Herz erfreut. You know, I've learned in my walk with Jesus and serving Jesus. Ich habe auf meinem Weg mit Jesus und im Dienst für ihn gelernt, that the greatest joy that you can experience is when it has to do with Jesus and his kingdom. Dass die größte Freude, die man erleben kann, mit Jesus und seinem Königreich zu tun hat. You know, when people fulfill their part of the kingdom of God, it brings such incredible joy to my heart too. Wenn Menschen ihren Teil zum Reich Gottes beitragen, bereitet das auch meinem Herzen unbeschreibliche Freude. You know, God has been so kind to me to give me wonderful spiritual sons and daughters. Gott war so gütig zu mir und hat mir wunderbare geistliche Söhne und Töchter gegeben. And when I see them walk in harmony, walk in unity and fulfill what God has for them. Und wenn ich sehe, wie sie in Harmonie und Einheit leben und das tun, was Gott für sie hat, brings such a wonderful sense of joy and satisfaction. Erfüllt mich das mit herrlicher Freude und Zufriedenheit. Look what he says. He tells me a very practical thing now in verse 3. Schau, was für eine praktische Sache Paulus ihnen in Vers 3 sagt. Be free from pride-filled opinions. Seid frei von überheblichen Meinungen. For they will only harm your cherished unity. Denn sie schaden nur eurer geschätzten Einheit. You know, this is something that I think we have to emphasize these days. Ich denke, das müssen wir heutzutage betonen. People are so filled with their own opinions. Leute sind so voll mit ihren eigenen Meinungen. Which in the end of the day are nothing else but pride-filled opinions. Die am Ende nichts anderes als überhebliche Meinungen sind. That this constantly harms the unity of the body. Dass es ständig der Einheit des Leibes schadet. Just think about it. Überleg mal. I think Christians should do this. I think Christians should not do this. I don't think you could It's like, it's opinions. Ich denke, Christen sollten das tun, Christen sollten jenes nicht tun und so weiter. Das sind Meinungen. Think through the pandemic how the pride-filled opinions of Christians has harmed the body. Überleg mal, wie die überheblichen Meinungen von Christen während der Pandemie dem Leib geschadet haben. It's harmed the unity so terribly. Sie haben die Einheit so schlimm beschädigt. You know, God has been so gracious to us to navigate through this so wonderfully. Gott war uns so gnädig, dass wir so wunderbar dadurch gesteuert sind. We from the very beginning made sure that everybody's opinion is their opinion. It's not going to harm the unity. Wir haben von Anfang an sichergestellt, dass jede Meinung die eigene bleibt und der Einheit nicht schadet. So we have people that are vaccinated and we have people who are against vaccination. Wir haben also Geimpfte und solche, die gegen die Impfung sind. And they all walk together in unity. Und sie leben alle in Einheit. How can this be? Wie kann das sein? Because it's your opinion. Weil es deine Auffassung ist. If you have the opinion it's good for you to be vaccinated, then go ahead. Wenn du meinst, dass es gut ist, geimpft zu sein, dann mach es. You know, the pride-filled opinion and the opinion are two different things. Eine überhebliche Meinung und eine Meinung sind zwei verschiedene Dinge. Paul didn't say be free from opinions. Paulus sagte nicht, seid frei von Meinungen. He said be free from pride-filled opinion. Er sagte, seid frei von hochmütigen Meinungen. So what's the difference? Was ist der Unterschied? Look, an opinion is, I think it's good to be vaccinated. Eine Meinung ist beispielsweise, es ist gut, geimpft zu sein. That's an opinion. Das ist eine Meinung. This opinion will never harm any unity. Diese Auffassung wird keiner Einheit schaden. Pride-filled opinion is, I think I should be vaccinated and everybody else needs to be vaccinated too. Eine von Stolz erfüllte Meinung ist, ich denke, ich sollte geimpft sein und alle anderen auch. Suddenly my opinion becomes the truth. Plötzlich wird meine Meinung zur Wahrheit. That's very prideful. Das ist sehr überheblich. Because the truth has a name. It's a person. It's called Jesus. Denn die Wahrheit hat einen Namen. Es ist eine Person namens Jesus. So I've found whenever people move from opinion to pride-filled opinion, it always harms unity. Ich habe herausgefunden, wenn Leute von Meinungen hin zu stolz erfüllten Meinungen driften, schadet das immer der Einheit. How my heart desires that we can learn simply to honor and respect the conscience of our brother. Wie sehr sehnt sich mein Herz danach, dass wir lernen, das Gewissen unseres Bruders zu respektieren und zu ehren. If we can do this, our opinion will never harm unity. Wenn wir das täten, würde unsere Meinung der Einheit niemals schaden. Remember. Denk daran. Is your opinion pride-filled or is it just your opinion? Ist deine Meinung voll von Stolz oder einfach deine Sichtweise? Don't turn your opinion into the truth. Mach deine Meinung nicht zur Wahrheit. Because who knows if in 3 years down the road it will still be your opinion? Denn wer weiß, ob du sie in 3 Jahren immer noch hast. We've changed our opinions, all of us, many times. Wir alle ändern unsere Meinung so oft. So let's stay away from pride-filled opinions. Also halte dich fern von überheblichen Meinungen. You know, I have some strong opinions about some issues. Ich habe einige feste Meinungen zu bestimmten Dingen. But I tell people, it's just my opinion. Aber ich sage den Leuten, dass es nur meine Sichtweise ist. You're free to have a completely different opinion. Du bist frei, völlig anderer Ansicht zu sein. That's how we will walk in cherished unity. So leben wir in geschätzter Einheit. See you tomorrow. Bis morgen.